Und jeder redet über mein Album, verbrannte Erde ist fertig. Und guck mal, sie sagen King zu mir, mein Homie, das ehrt mich. Doch es ist alles wie gehabt, die Hater haten, Schleimer schleimen. Guck im Pott, ist alles gut, ihr gehört Visagen, keiner beitet. Ihr kommt nicht klar und wollt dazwischen funken, müsst erzählen. Mich erwähnen, ich hör dir Hunde, Kind, ich komm und pack dein Leben. Ich muss nicht hart machen, ich muss kein Ajak machen. Ich bin hart und stumpf, ihr seid Tunden in Bayern kappen. Ich kann euch Chaya schnappen, Chaya für Chaya. Und eure Fickfress-Visagen stopfen wie Kobe mit Dreiern. Und was, Gang, ich hab Bären im Rücken. Schiiten aus den Bergen kommen und eure Ehre zerpflücken. Ich hab keinen Bock auf den Kinder mit Gelaber und junge Zügel die Fresse, sonst gibt es Schläge, du Chaba. Ich bin nicht schuld, dass eure Alben floppen. Deals platzen, Beef machen ist bei mir nicht drin. Ich komm allein und geb euch Kiez klatschen. Das ist Search, ich kann nicht Chico aus dem Fenster hängen. Und komm mir nicht mit Butterfly und irgendwelche Gangster kennen. Du nicht auf Flug, du bist nicht ganz so schlau und nervst. Und exakt deinen Anruf von lebenslänglich Krankenhaus entfernt. Ich weiß nicht, mal schauen. Ich denke, ich werde immer rappen. So heißt, ich werde so lange rappen, wie mir das, was, so lange es mir auch was gibt, so irgendwie. Und zurzeit kann ich mir also ein Leben ohne Rap auf gar keinen Fall vorstellen. So. Auch, man muss ja jetzt auch nicht unbedingt durchgehend auf dem allerprofessionellsten Level rappen. So, ich weiß nicht. Es könnte auch gut sein, dass ich irgendwann auch mal einen normalen Job nachgehe. So, weißt du, ganz normal, Familie, Kinder. Dies, das, da werde ich natürlich keine Zeit haben, irgendwie durch die Gegend zu touren und ständig im Studio zu sein, aber ich weiß nicht, es gibt immer Möglichkeiten, so als und Rap ist halt auf jeden Fall, Rap hat mein ganzes Leben geprägt, so seitdem ich ein kleines Kind bin. Ohne Rap wäre ich nicht der, der ich jetzt bin. Deswegen ist es absurd, irgendwie zu denken, dass ich irgendwann einfach so klappen aufhöre. So, weißt du? Ich werde auf jeden Fall mein Ding durchziehen und ich weiß nicht, wie lange auf einem professionellen Level. So, man muss schauen, was kommt, Alter.